Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Name ist Dietmar Müller. Ich freue mich immer, nach Schneverdingen zu kommen. Und ich finde, es ist eine tolle Gemeinde. Ich werde immer sehr herzlich empfangen, auch schon im Vorfeld. Ja, ich habe heute mal was mitgebracht. Und zwar, kennt ihr sowas noch? Vielleicht für die Jüngeren, für die Jugendlichen hier interessant. Ja, so. Das ist so die Art und Weise, wie man halt früher Bilder machte. Da gab es hier so ein Kästchen und irgendwie muss das aufgehen, ja, und dann kam hier raus ein Film, ja, der ist hier auch drin. Siehst du, guck mal, jetzt ist das schon schwierig, weiß man gar nicht, wie das hier gehen soll. Doch, hier, guck da, da kommt er raus. Und das war die neuere Variante. Ja, das ist so ein kompaktes Maß von Filmen. Da gab es ja noch andere Filme, 36er Filme. Aus Kostengründen habe ich meistens die Dia-Filme genommen. Und dann gab es die Ilford-Filme. Da hatte man früher den Fotoapparat, wo ein Balg vorne aufgeschoben wurde. Und dann kamen 11 Bilder. Wow. 11 Bilder. Und das Ganze musste man da irgendwie zur Drogerie schicken. Und in der Drogerie bekam man einen Abholzettel und dann dauerte das 14 Tage. Ja, und dann konnte man den ganzen Krempel abholen. Und wenn man Glück hatte, waren die Bilder auch was geworden. Ja, und wenn man nachher in Urlaub fuhr, mal nach an den Nordsee oder nach Italien, hatte genau überlegt, wie viele Filme brauche ich heute auf dem Urlaub? Ja? Wie viele Filme dürfen es sein? Und schaffe ich das mit dem Gegenlicht? Erinnert euch, ne? Ja, dann gab es revolutionäre Neuheiten. Ja? Nicht mehr so lange warten. Ja? Sondern man machte ein Bild mit einer sogenannten Polaroid-Kamera. Gibt's heute wieder, genau. Habe ich gesehen. Auch so ein ulkiges Ding, so ein bisschen klobig. Jedenfalls, hier machte man Bilder und dann kam nach einer gewissen Zeit hier unten was raus. Man hatte es nicht sofort. Es dauerte ein wenig. Und man durfte es nicht anpacken. Nicht die Finger drauf batschen. Ja? Aber dann sah man sehr schnell ein uniformes Bild. Also hat immer die gleiche Größe. Das war das Polaroid. Und heute haben wir hier so ein Firlefanz, ja? Da können wir immer Bilder machen, die können wir gleich hochladen. Das dauert ein paar Sekunden, dann stehen die online, weltweit. Keine Entwicklung, keine Entwicklungszeit, keine 36 Bilder mehr. Ja, so schnell ist das geworden, vom Bild zur Wirklichkeit. Bei diesem Gerät hier, das ist ein bisschen Anlehnung für das, was ich euch heute erzählen möchte. Weil der Film und diese Entwicklung brauchte Zeit. Und wie soll das gehen? Natürlich in einem Fotolabor. Und einige vielleicht auch von euch hatten zu Hause eine Dunkelkammer. Ja, ist hier jemand, der sowas hatte? Ja, zum Lachen. Gibt's auch, ja. Nein, eine Dunkelkammer, in der diese Filme entwickelt wurden. Da waren verschiedene Bäder. Ich war da nie drin, ich hatte sowas nicht. Draußen gab's vielleicht eine Birne. Und meistens hatten es ja die Männer unten im Keller, genau wie die Eisenbahn. Und dann wurde das entwickelt und draußen war eine Lampe, die zeigte, ja, nicht stören, kein Licht reinbringen. Und innen drin war so rotes Licht. Ja, das war nichts Schlüpfriges. Rotes Licht war einfach nur dafür da, dass das Bild nicht unerlaubt Licht bekam, sonst wäre das Bild kaputt gegangen. Und dann gingen diese Filme gingen dann durch ein Säurebad oder durch verschiedene Laugen, ich weiß nicht was, Chemie. Und dadurch wurde der Film entwickelt und der wurde dann natürlich aufgehangen und irgendwann dämmerte es und die Umrisse eines Bildes kamen zutage. Und man konnte, je nachdem, wie lange man das einwirken ließ, konnte man auch so ein bisschen an den Bildern wohl noch was machen, die aufhellen und so weiter. Erst schwarz-weiß, dann in Farbe. Ich sehe, viele fühlen sich angesprochen. So war's, ne? Heute geht es um einen Bibeltext, der ist sehr lang. Der ist von 1. Buch Samuel Kapitel 16 bis 2. Buch Samuel Kapitel 5. 20 Kapitel, 20 Jahre. Das möchte ich euch nicht alles vorlesen, weil das kennt ihr alle aus der Sonntagsschule. Ausdrucksweise lese ich aus Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern? Ich selbst habe ihn verworfen, so dass er nicht mehr König ist über Israel. Füll dein Horn mit Öl und geh. Ich werde zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn einen von seinen Söhnen habe ich mir zum König ausersehen. Und Samuel tat, was der Herr gesagt hatte, und er kam nach Bethlehem. Und als sie kamen, sah er Eliab, das ist der älteste Sohn von diesem Isai. Da sah er Eliab und dachte: Der Fürst des Herrn, sein Gesalbter. Der Herr aber sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn nicht wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt ja nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Und dann rief Isai noch zwei andere Söhne, aber die waren es auch nicht. Kapitel 16, Vers 10 geht es dann weiter. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Und Samuel sagte aber zu Isai: Dieser hat der Herr nicht erwählt. Und Samuel sagte zu Isai: Sind das alle jungen Männer? Und er sagte: Es fehlt noch der Jüngste. Sie erhüte die Schar vor. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und hole ihn, denn wir setzen uns nicht zur Ruhe und in die Runde, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn kommen. David, ja, er war rötlich, mit schönen Augen und schön anzusehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und Samuel nahm das Ölhorn, salbte ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn durchdrang David und lag auf ihm von jenem Tage an. Samuel machte sich aber auf und ging nach Rama. Da wohnte er nämlich. Ja, also, mir geht es heute ein bisschen über den großen Bogen dieser 20 Kapitel. Und deswegen habe ich das Thema des Gottesdienstes auch genannt: In der Dunkelkammer Gottes. In der Entwicklungskammer Gottes. Israel war ja ein Sklavenvolk. Es hatte das Land angenommen. Niemand von den Eingeborenen war begeistert. Es gab permanent kriegerische Auseinandersetzungen. Ihr kennt euch vielleicht aus mit den Geschichten von Gideon und von Josua. Anschließend wurden sogenannte Richter eingesetzt. Das waren keine Richter im Landgericht oder im Strafgericht, sondern das waren Menschen, die hatten diesen Titel, Richter zu sein. Sie hatten prophetische Aufgaben, sie waren Sprachrohr für Gott und sie hatten auch ein wenig Staatsgewalt. Allerdings, Eli, ihr erinnert euch an die Geschichten von Eli, das war nicht unbedingt der Allerbeste. Die Söhne waren sehr missraten. Und Eli fiel allzu übergewichtig vom Stuhl, brach sich das Genick. Und dann der Nächste war der Samuel. Samuel war schon ganz in Ordnung. Herr, rede, dein Knecht hört. Aber auch Samuel kommt in den Sog seiner missratenen Söhne, sodass er letztendlich an Autorität einbüßt, die er als Richter haben sollte. Gut, und das Volk murrt und ist in Unruhe. Die permanente Bedrohung, es fordert einen ordentlichen König. Genau wie die anderen Völker haben. Und Gott ist nicht begeistert. Gott sagt: Ihr habt doch mich. Na gut, aber es kommt trotzdem zum Salbung dieses Saul. Das war der erste König Israels. Saul, ein schöner, großer Mann. Ein Adonis im Volk. Ein stattlicher Mann, repräsentativ, ohne offensichtlichen Makel. Und nach einem guten Start von Saul, als ob es Gott geahnt hätte, ja, nach einem guten Start, mit Erfolg und Siegen unter Gottes Führung, entwickelt Saul Eigenheiten, krankhafte Selbstsucht, Verfolgungswahn, Eitelkeit. Die Bibel schreibt, Saul hat Unrecht getan, sei ungehorsam gewesen und von Dämonen geplagt, sodass Gott alsbald schon einen neuen König sucht. Und davon war gerade der Text die Rede. Und er lässt ihn durch Samuel salben, und das ist der junge David. Er sucht gezielt in einem bestimmten Stamm und in einer bestimmten Familie und die Besten der Besten, die werden ihm angeboten. Aber Fehlanzeige. Der Herr aber sprach zu Samuel: Schau nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Vers 7. Und erst auf Nachfrage rücken sie damit raus. Da gibt es noch den Jüngsten. Heute würde man sagen, das Pubertier. Der ist bei den Schafen und der ist noch gar keine richtige Person. David heißt er. Und Samuel lässt David rufen. Und David wird herbeigeholt, zum König berufen und gesalbt. Er war rötlich, mit schönen Augen und schön anzusehen. Aber ein Jungspund, ein Greenhorn. Die Familie steht Kopf. Der Junge muss doch an die frische Luft, nicht in den Palast. Der Kleinste und Unbedeutende der Familie hat nichts an Lebensleistung vorzuweisen, hat keine Schlachten geschlagen, hat keine Familie gegründet, hat es nicht verdient, überhaupt genannt zu werden. Und der wird zum neuen König gesalbt. Gott sieht auf das Herz. Kennst du das Gefühl, nicht berücksichtigt zu werden, nicht mit dem Wuchs und der Lebensleistung anderer mitzuhalten? Zurück zu David. Wie soll das gut gehen? Ist Samuel verrückt geworden? Was hat sich der Gott Israels dabei gedacht? Der David verschwindet in der Versenkung. Der Gesalbte tritt zunächst nicht näher in Erscheinung. Er fängt nicht an, sofort den König zu spielen. Die Salbung und Berufung durch Gott geschah im Verborgenen. Sie war klar und eindeutig, aber geheim. Wir wissen nicht, was Gottes Gedanken dabei waren, und wir wissen auch nicht, was sich Gott bei den Talenten und Berufungen und Begabungen, die er in dich gelegt hat, gedacht hat. Wann und wie sollen sie gelebt werden? Was ist deine Berufung? Von David wissen wir aber, was am Ende dieses Entwicklungsprozesses, dieser Dunkelkammer, herauskam. Und wir können lesen, welche Zwischenschritte und Erfahrungen David im Rotlicht und im Säurebad der Dunkelkammer machte. Gott hatte andere Entwicklungspläne und Gott sei Dank hat Gott einen Plan. Den wollen wir uns heute mal genau anschauen. Dieser Plan dauerte 20 Jahre, 20 Kapitel. Erst in 2. Samuel 5 war es soweit. 20 Jahre Verfolgung, 20 Kapitel falsche Anschuldigungen, 20 Jahre Warten, 20 Kapitel fast die Hoffnung verloren. Und so wuchs etwas Gras über diese salbungsvolle Angelegenheit, bis dass David wegen seines wunderbaren Lautenspiels an den Hof Sauls gerufen wurde. Er sollte nämlich Saul wegen seiner Dämonen besänftigen und gute Stimmung und Beruhigung bewirken. Der Saul rastete nämlich regelmäßig aus. Die Bibel berichtet, dass Gottes Geist und Gunst von ihm wich. Und David wurde bei Saul angepriesen, ja, als Gottesmann, der es verstünde, wunderbare Laute auf der Laute zu erzeugen. Und so wurde David ganz nebenbei vertraut mit seiner zukünftigen Umgebung, mit den Gepflogenheiten und den Machtverhältnissen zu Hofe. Ein bisschen Stallgeruch annehmen. Er gewann auch das Vertrauen von Saul und er kam direkt in die Lehre zum König. Und zwar von der Pike auf. Er musste seine Waffen schleppen, zwischenzeitlich wieder Schafe hüten und diese Schafe auch vor wilden Tieren schützen. Er brachte ordentliche Kraftnahrung an die Front zu seinen Brüdern, die gegen die Philister kämpften. Er war Laufbursche und Hofmusiker. Und dann kam das Erlebnis mit Goliath. Ein böser Riese, der Gott lästert und Israel verflucht. Und alle haben Angst vor diesem Goliath, bis auf einen Mann, David. David fragt, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Das fragt er die Leute, die da stehen, die Angst haben. Der junge Mann steht sein Mann und ist selbstbewusst. Das heißt, er weiß um die Kraft und die Berufung, die Gott in ihn gelegt hat. Und er hat feste Überzeugungen und einen Glauben, der Goliath widerspricht. Sein großer Bruder, der zuerst genannt wurde, der so schön und groß war, sein großer Bruder ruft ihn zur Ordnung, vermutet bei David Sensationsgier und will ihn von Goliath fernhalten. Und auch Saul will ihn abhalten und fürchtet um seinen geliebten Gitarrenspieler. Aber David ist entschlossen, ihm reicht's. Er erinnert sich an Gottes Kraft in den Kämpfen mit Löwen und Bären. David sprach, der Herr, der mich aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand dieses unbeschnittenen Philisters. Vers 37. Gott hatte nämlich den David im Kampf mit wilden Tieren längst vorbereitet. Gott hat einen Plan. Gott hatte ihn vorbereitet auf diesen Moment. Und Goliath ist außer sich vor Wut, dass dieser Pimpf ohne Waffen und Panzerung kommt. David braucht keine Waffen. Er hat Glauben und er hat Gott als Verbündeten. Und so tötet er Goliath mit einer Steinschleuder. Er fügt ihm ein tödliches Schädelhirntrauma zu, ein offenes Schädelhirntrauma. Der Stein dringt in die Stirn hinein. Er zerstört damit die Integrität dieses Monsters und David selbst schneidet ihm den Kopf ab. Die Kinder sind ja draußen jetzt, ne? Soweit die Schrift. Da liegt er nun, der Riese, im Staub und das Volk feiert David. Saul wird eifersüchtig. Gott ist mit David jedoch nicht fertig, sondern sein Bild von David braucht weitere Entwicklungsschritte. 20 Jahre, 20 Kapitel. Entwicklungszeit in der biografischen Dunkelkammer. Und die allzu große Rüstung übrigens, die Saul ihm angeboten hatte, hat David abgelehnt. Sie passte nicht zu ihm und sie war zu schwer. Er konnte mit dieser Art der Verkleidung von anderen nichts anfangen. Er wollte bei sich und bei seiner Art bleiben. Für seine Berufung war es wichtig, echt und authentisch zu bleiben, auf Gott zu vertrauen. Entwicklung gelingt nicht und auch Berufung wird ganz problematisch, wenn wir die unpassenden Kleidungsstücke anderer anziehen. Wenn wir den Stil anderer kopieren, anderen Bildern anhängen und wenn wir uns auf scheinbare Sicherheiten verlassen. David heiratet Sauls Tochter. Somit werden die Beziehungen ins Königshaus immer schwieriger. Saul macht ihn hingegen zum Feldherrn, in der Hoffnung, dass David in der Schlacht endlich fällt. Aber David siegt fortwährend. Und Sauls krankhafter Eifer steigt und steigert sich. Doch David wird immer mehr ein erfahrener Mann, ein verantwortungsvoller, ein reflektierter Mann, ein Mann nach Gottes Geschmack. Und er lernt ganz schnell den Umgang mit Sauls unehrlichem Spiel, mit dem üblen Gerede hinter seinem Rücken, mit den Tricks. Und Saul läuft Amok. David überlebt 2 Speerattacken von Saul und er durchblickt auch Sauls wahre Absichten. Die Probleme mit Saul münden in eine gnadenlose Verfolgung. Und zum Glück hat David einen lieben Freund. Jonathan, der Sohn Sauls, und er, Jonathan und er verstehen sich gut. Sie haben die gleiche Wellenlänge und sie haben eine echte, tiefe Freundschaft. David lernt in der Bewahrung durch Gott seinen Schöpfer intensiv kennenzulernen. Und er lernt auch, seinen Erzfeind Saul nicht zu töten. 3-mal wird David herausgefordert, Respekt zu wahren und Saul zu verschonen, denn Saul war ja ein Gesalbter. Er lernt den Umgang mit seinen Gefühlen, mit seinem Zorn, mit seiner Einsamkeit und auch mit seiner Verzweiflung. Und David macht natürlich weiter Musik, wie das Lobpreisteam. Er dichtet und drückt Gefühle aus. Erfahrungen, Einsichten, Dank und Lob im Lied. David ist der erste Lobpreismusiker, würden wir heute sagen, mit epochaler Wirkung. Hunderte Jahre später werden seine Gebete Jesus ganz besonders inspirieren. David erfährt dadurch Kraft, Zuspruch und Gottes Reden. Und er lernt auch, auf Gott zu hören und sich ihm anzuvertrauen, Speeren auszuweichen und Intrigen abzuwehren. 20 Jahre, 20 Kapitel, Entwicklungszeit in der biografischen Dunkelkammer. Und Gott hat auf diesem Weg mit David immer wieder Überraschungen und Humor. Ihr könnt ja mal in der stillen Stunde das alles nachlesen. Also Gott hat Humor, musste ich so denken. So versteckt sich David im Prophetenhaus Sauls. Und Saul stellt ihm zunächst nach mit Soldaten. Dann kommt er höchstpersönlich, um David endlich den Garaus zu machen, um ihn umzubringen. Und Saul wird nun durch Gott vom Heiligen Geist verzückt. Er wird verwandelt, irgendwie beseelt, befriedet, so eine Art in Trance gesetzt. Am Ende legt sich Saul nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht vor das Prophetenhaus, sodass die Leute sich belustigt fragen, ob er nun selbst Prophet geworden sei. Gott gibt die Feinde der Lächerlichkeit preis. Ich musste schmunzeln. Am Ende stirbt Saul und David wird 20 Jahre, 20 Kapitel später seine Berufung, dieses weltliche Amt des Königs, vollumfänglich ausfüllen. Er, der Hirtenbengel, wird der berühmteste König Israels. Und noch heute ist sein Name legendär. Er lebt seine Berufung ganz und gar. Nach einer langen Zeit der Erfahrung und Entwicklung ist David da angekommen, wo Gott ihn sieht. Gottes Licht ist in David aufgegangen und kein unerlaubtes Licht, ihr denkt an die Dunkelkammer, hat diesen Entwicklungsprozess gestört. König sein, das ist, naja, offensichtlich ein weltlicher Beruf. Und wir müssen ja nicht meinen, dass nur in geistlichen und sozialen Bereichen Berufungen erfolgen. Hier zumindest nicht. Königsein bedeutet ein schweres weltliches Amt auszuüben, von dem Gott nicht begeistert war, aber das hatte ich ja bereits geschrieben, aber trotzdem hat sich Gott damit arrangiert. Aber als König hat man Würde und man soll sich als würdig erweisen, auch in unpopulären Entscheidungen, in Bedrängnis und in Versuchung. Auch die hatte David später. Königin und König, das bist auch du. Gott hat dich geadelt, gesalbt, für würdig befunden. Er hat dir einige wichtige Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Er hat ein Bild in dich gesetzt von ihm. Er entwickelt dich und zwar nicht auf diese Weise, innerhalb von Sekunden. Er braucht Zeit. Er entwickelt dich mit Bedacht. Langsam kannst du lernen, deine Berufung zu erkennen und zu leben. Manche Entwicklungsschritte erschließen sich natürlich nur im Rückblick. Andere Schritte kannst du aber auch bewusst und mit Gott gehen. Vertrau dich ihm an im Gebet. Bitte, dass er dich entwickeln möge. Das Bild ist nicht gleich online zu stellen. Es ist nicht gleich verfügbar und anzuschauen. Es braucht Entwicklungszeit und das ist gut. Besuch doch ein Gabenseminar. Nimm an Seelsorge oder ein Mentoring-Angebot wahr. Versuch vielleicht nicht, bei dir und deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Entwicklungsprozess zu stören. Lass die Tür zu oder mach zumindest das Rotlicht an. Lass dir Zeit und lass damit Gott walten. Welche Berufungen und Gaben sind dir denn gegeben? Und meinst du, du wärst zu alt, vielleicht, um neues Land zu suchen? Frag mal Abraham. Gott ist nämlich Spezialist, um in älteren Menschen Frühlingsgefühle und Projekte zu wecken. Auch für ältere Menschen gibt es noch Berufungen, Aufgaben. Gaben, die eingesetzt werden wollen. Vielleicht in kleinen Diensten. Vielleicht hast du Ungeduld mit dir und den Menschen in deiner Umgebung. Könnte es sein, dass Gott noch nicht fertig ist, könnte es sein, dass ein paar Erfahrungen mit Löwen, Riesen, mit Intrigen und mit Einsamkeiten noch fehlen? Ist es nicht so, dass Gott manchmal mehr darauf bedacht ist, in dir was zu tun, als mit dir was zu tun? Gottes Licht bringt sein Licht in dir und sein Bild in dir zum Leuchten. Kannst du dir dafür Zeit nehmen? Stille? Kannst du anderen Bildern, die sich anbieten, die sich aufdrängen, absagen? Kannst du die unpassenden Verkleidungsstücke und die Kriegsmontur von Saul liegen lassen? Glaubst du, Gott schläft, nur weil du nichts merkst? Entwicklung passiert gerade in der Wildnis, in der Enttäuschung, im Schmerz. Und ich, das könnt ihr mir glauben, bin ein ungeduldiger Mensch. Ich sehne mich nach den Likes und der Zustimmung meiner Umgebung. Und gerne möchte ich diesen Prozess, den Gott mit mir macht, immer verkürzen und raus aus der Dunkelkammer. Und das hat mir zu denken gegeben bei dem Text und bei der Entwicklung. Gott will vielleicht gerade mit dir und in dir auch alte Verhaltensweisen durch eine neue königliche Art und Weise ablösen. Er möchte, dass deine Salbung und Berufung Gotteskindschaft gleich Königskindschaft ausstrahlt. Und das Bedenkenträgertum, das uns ja tief in sitzt, mit seinem, das haben wir noch nie so gemacht, das muss dann schweigen. Denn er, der gibt die Macht und die Kraft, mit ungewöhnlichen Dingen, mit einer Steinschleuder Riesenprobleme zu lösen oder sich von ihnen zu lösen. Der Weg mit Gott ist spannend. Er ist zuweilen lang und anstrengend. Der Weg mit Gott erreicht aber sein Ziel. Er macht mutig und zuversichtlich. Er gibt Erfahrungen. Und Ungeduld stört diese Entwicklung. Willst du dich diesem Entwicklungsprogramm Gottes anvertrauen? Amen.